Einer von uns dreien hat am Wochenende auf einem Stuhl gesessen und 3 Stücken Kuchen gegessen. Ja, und einer von uns dreien war in den Wühlmäusen bei Maxi. Und einer von uns dreien lacht sich hier einfach nur kaputt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der jeden Morgen im Frühling zusammen mit den Vögeln singt, weil er es kann. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute an diesem wunderschönen 15.04.2025 zur 162. Folge. Danke für diese nette Begrüßung, Stefan. Und auch für Marc habe ich ein paar nette Worte. Ach so, er ist ja meine Soufflöse, meine persönliche. Deswegen, Marc, herzlich willkommen und deine netten Worte für dich an mich. Hallo, liebe Porno-Freunde. Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Bieteunterhaltung Suche Zuhörer. Hallo Stefan, hallo René. Hallo. Schön, dass wir drei es wieder geschafft haben. Ich versuche, den Rest der Sendung nicht wie ein völlig bekloppter Roboter zu klingen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Ja, das ist dir gelungen. Ihr könnt es jetzt irgendwann zugeben. Auf die Frage, ob die KI irgendwelche Arbeitsplätze übernimmt, kann man ganz klar mit Ja beantworten. Hm. Stefan und ich haben das mal für euch ausprobiert. Klingt täuschend echt, oder? Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Am Ostermontag erscheinen wir. Und ich sehe bei euch, ja, wie war es mit den bunten Eiern? War die Suche erfolgreich? Das kann man dir doch nicht sagen. Stefan, wie kannst du das Niveau hier so früh in der Sendung schon wieder herunterziehen? René, jetzt redet er immer noch so. Bitte interveniere. Sofort. Nein. Apropos Niveau, da kann ich ja gleich mal anfangen. Ja. Aus meinen letzten 2 Wochen zu berichten. Ich habe es ja schon in der letzten Folge angedeutet, wo ich hingehe. Vielleicht erinnert ihr euch. Nö. Doch. Zu so einem Comedian. Warst du gewesen? Warst du doch gewesen, oder? Maxi Stettenbauer. Richtig. In den Wühlmäusen. Genau, darüber kann ich berichten. Meine erste Begegnung mit den Wühlmäusen, dem Kabaretttheater von Dieter Hallervorden. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ein sehr schönes Theater. Coole Location, also auch wirklich gute Plätze gehabt, guten Blick auf die Bühne, guter Sound, sehr positiv und natürlich Maxi Stettenbauer, ja, mit einem richtig coolen Programm, teilweise ziemlich unter der Gürtellinie, aber mein Gott. Genau, dein Maxi Ding, ne? Stettenbauer. Apropos, richtig. Wir müssen die Sendung an dieser Stelle leider unterbrechen. Stefan hat vergessen, die Uhr zu starten. Ja. Schön, wie er Fingerpointing wieder macht hier, der Marc. Macht er bestimmt auf Arbeit auch immer. Die Uhr läuft jetzt übrigens. Ja, Marc, selber schuld, wenn Stefan der Einzige ist, der eine Uhr hat. So ist es. Nein, können weitergehen. Wir müssen jetzt kurz 3 Minuten abwarten. Nein. Damit die Uhr aufholen kann. Ich finde auch, wir sollten jetzt mal so 5 bis 10 Minuten warten, nur um ganz sicher zu gehen, dass die Uhr auch wirklich läuft. Kurze Frage, Marc. Du bist doch so ein Fan von Maxi Stettenbauer. Heißt das eher so, dass Maxi Stettenbauer ein Fan von mir ist? Aber stell ruhig deine Frage. Wahrscheinlich. Wie heißt er denn mit vollem Namen? Maximilian, Ronald, Alphons, Maxi Stettenbauer. Ach, um Gottes Willen, jetzt will er gleich alle 4 Vornamen haben, mein Gott. Und wie alt ist er? Das ist richtig. Warte, ich schätze. Ich schätze, er ist 34. Nein, etwas älter. 36. Ui. Aber ich kenne den gar nicht. Maxi? Du kennst ihn nicht? Nee. Also, Maxi Stettenbauer? Maxi Stettenbauer. YouTube. In Straubing Weltklasse. Geboren. Und in Straubing. Wir waren zu sechs waren wir dort. Und einige kannten den vorher auch nicht. Ihr wart zu sechs dort, du und Maxi? Und noch 4 Freunde, genau so ist es. Nein, wirklich ein sehr unterhaltsames Programm. Ja, zweimal 45 Minuten mit 15 Minuten Pause. Und danach hat er noch sich den Fans zur Verfügung gestellt. Und als Autogramme und Fotos. Bewegliche und Straßensperre und Türstopper. Nee, okay, so schlimm war es nicht. Ehemaliger Giga-Moderator. Aber wohlgemerkt ja. Von Giga 2, also nicht vom Original Giga, nehme ich mal den Namen. Durchaus möglich. Und seit 2009 Comedian. Und Moderator, genau, richtig, ja. Und er hat einen Podcast, Gestettentime. Hat er auch, richtig. Richtig, mit seiner Frau macht er den. Ja. Du kennst dich ja aus. Siehst du? Entschuldigung, das ist also mein Podcast. Ich zitiere gerade aus Wikipedia. Für ja, die, die Wikipedia nicht kennen, das ist diese altmodische KI, wo man auch selber lesen muss. Und selber eintippen muss. Genau. Sein Programm heißt Aktuell Stabil und leider war er nur zweimal in Berlin. Diese zwei Male sind jetzt schon rum. Aber die Tour geht weiter, auch 2025 und 2026. Also noch ganz viele Gelegenheiten, mal Maxi Stettenbauer live zu sehen. Ansonsten bei Instagram, YouTube gibt es ganz viele Clips von ihm. Lohnt sich. Und dann könnt ihr schon einschätzen, ob das was für euch wäre oder nicht. Ja. Na gut, dann werden wir den jetzt mal angucken. Ich mache mir mal eine Notiz. Sehr gut, sehr gut. Ihr wisst, was ich mir aufschreibe, gucke ich mir auch an. Ja, ich sage nur, es dauert dann ein paar Monate, aber es kommt. Ja. Ja. Dafür steht René mit seinem Namen. Ja. Bauer. So, ja. Habe ich. Stefan, was hast du denn noch so erlebt in den letzten zwei Wochen? Reicht das nicht für zwei Wochen? Warst du vielleicht einer von diesen Zaungästen, die geguckt haben, wie die Betonknabberer die A100 abtragen? Nein, ich habe die Bilder gesehen, eine riesen Staubwolke, die man da dann mitsieht. Schon krass. Und man sieht ja auch, wie schnell es auf einmal geht, ne? Wenn man will. Kurioserweise. Tja, politische Entscheidung. So ist es. Aber also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht in diesem Teil von Berlin wohne. Ja, aber du fährst doch vielleicht trotzdem mal da lang. Ist ja egal, wo du wohnst. Nee, das ist überhaupt nicht meine Ecke. Das war auch selbst die Wühlmäuse am Theodor-Heuss-Platz ist ja auch überhaupt nicht meine Ecke. Ist ja komplett am anderen Ende der Stadt. Bin ich, hätte nicht gedacht, dass du so super lokalpatriotisch unterwegs bist. Man sollte schon die ganze Stadt irgendwie kennen. Oder zumindest einen Großteil davon. Auch, aber nur wenn man da selten ist, weiß ich nicht. Wie oft bist du denn in Marzahn? Oh, ja, übermorgen ist es 3 Tage her. Natürlich, natürlich. Nein, also man. Mann, hat der ein rotes Gesicht und eine lange Nase, der mag so kenne ich dich gar nicht. Ja, genau. Passt gar nicht in die Kamera. Nee, also es geht, glaube ich, jedem so, ne? Da, wo er zu tun hat, und Berlin ist halt nun mal eine große Stadt, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch geringer, dass man überall ständig ist. So ist es. Aber dann gebe ich doch mal die Frage zurück. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie waren eure zwei Wochen? Was macht dein Gartenprojekt, Marc? Naja, soll ich schon machen. Das Dach ist fertig, jetzt heißt es warten, bis sich der Handwerker wieder meldet und dann irgendwann mal sagt, jetzt habe ich hier übrigens einen Passmann an der Start, der kann jetzt mal vorbeikommen und dann gucken wir uns mal an, wie ihr euer Bad haben wollt, und dann geht das hoffentlich irgendwann mal bald los. Aber da ist in den letzten 14 Tagen ist da gar nichts passiert, da hat sich keiner gemeldet. Wir haben die Zeit anderweitig genutzt und weiter am Vorbereiten, aber ich fürchte, jetzt in der kommenden Woche werden wir da mal spätestens anrufen müssen, um mal zu fragen, du, hallo, wir sind auch noch da. Uns ist egal, ob du noch andere Projekte hast. Schieb die prioritätsmäßig nach unten. Mach da mal 2 Wochen Pause. Wir brauchen ein Klo im Garten. Wir zahlen dich schließlich. Ey, Marc, du kannst ja schon mal auf die Suche nach der nächsten Baustelle machen. Lauf doch einfach mal komplett um dein Gartenhäuschen rum. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal umrundet hast. Wer weiß, was sich da noch so ergibt. Ey, René, Vorsicht. Das ist nicht nett, finde ich. Was meinst du denn, Stefan, wie er es gemeint hat? Positiv natürlich. Ja, weiß ich ja. Ja, der Garten ist voller Baustellen. Guck mal, wenn aber das Bad fertig ist, dann haben wir noch die Küche. Da müssen wir eine komplett neue Küche kaufen und da einbauen. Denk doch mal mehr draußen. Moment, du hast gefragt. Ganz kurz. Okay. Und wenn die Küche dann irgendwann mal ist, dann haben wir natürlich auch noch dieses Wohnzimmer, was irgendwie eingerichtet werden will. Marc baut sich da erstmal ein Haus. Nein. Also nach dem Bad verlagern wir unsere Aktivitäten nach draußen. Nur der Vollständigkeit halber wollte ich das als Punkte mit auf der Liste haben. Also nach dem Bad kommt als nächstes dann erstmal die Terrasse. Das ist eine Buckelpiste. Da müssen die Gehwegplatten müssen komplett raus. Es muss komplett angeglichen und neu verlegt werden. Also Marc, dir ist schon klar, dass Garten, dass da das Wort Garten drin vorkommt. Ja, und? Ja, wann ist der Garten dran? Beet? Ja, wenn da Zeit für ist. Erstmal willst du ja da... Du hast gerade gesagt, jetzt ist gerade Warten angesagt. Genau, ja, na, wir machen natürlich schon was. Also zum Beispiel haben wir uns einen Weg angelegt durchs Grün und den müssen wir jetzt noch befestigen. Und ohne Klo kannst du da dich nicht ewig um 3 Tage irgendwie aufhalten. Habt ihr denn schon geplant, ob ihr da irgendwas anpflanzen wollt im Garten? Nee, noch nicht, ist noch zu früh. Aber du musst jetzt schon loslegen. Also bei uns, die Bude steht voll mit Keimlingen, die langsam... Du bist der Erste, bei dem ich das Gefühl habe, er setzt mich gartentechnisch unter Druck. Das macht nicht mal und ich kann dir, der Kleingartenverein, wo wir dort sind. Da ist noch keiner vorbeikommen und gesagt, sein. Ja, du bist so viel, sehr schön mit eurer Hütte, aber vererst mal nicht hier landwirtschaftliche Nutzung und ihr müsst ein Drittel hier schon was anpflanzen. Okay, dann hast du die Freude daran noch nicht gefunden, was ja nachvollziehbar ist, weil es ist ja deine erste Gartensaison. Ich hätte am liebsten schon im November angefangen, hier Sachen zu züchten, die ich dann voller Freude beim ersten Sonnenstrahl ins Beet kloppe. Aber weil die alle eingegangen sind im Frost. Ja, also bei uns, gut, kann ich nur von der Gartenfront mal berichten, läuft bei uns. Also wir haben einiges gerade am Hochziehen, Bohnen verschiedenster Arten. Ich glaube, Gurken sind in der Mache, Tomaten, schwarze Tomaten. Die mal nach was schmecken. Tomaten. Wollen wir mal schauen. Das sind die ersten. Zucchini sind in der Mache. Ja. Also, ich freue mich drauf, wenn dann endlich die Heiligen, Eisheiligen vorbei sind. So war es, die Eisheiligen, nicht die Heiligen. Und die Schafskälte. Genau, weil dann ist alles im Beet sicher. Minze habe ich mir schon ready gemacht. Die sprießt schon ordentlich. Aber wenn man Hochbeete anlegt, dann kann man doch schon früher loslegen, weil dann der Frost dann wahrscheinlich reinkommt. Ja. Also klingt plausibel. Klingt plausibel. Da sollten wir vielleicht mal off-air drüber fachsimpeln. Aber wie gesagt, momentan habe ich aber überhaupt noch keinen Nerv für. Nein, lass dir Zeit, geh es langsam an. Auf jeden Fall. Also, lass sie nicht trinken. Ich war übrigens am Wochenende auch im Garten, nicht in meinem persönlichen, und habe mich schön in den Liegestuhl gelegt und die Sonne genossen. Habt ihr gegrillt? Nein, haben wir nicht. Wir haben ganz viel Kuchen gegessen. Ich glaube, ich habe 3 Stück richtig leckere Torte gegessen. Stefan, du sollst doch nicht 3 Stück essen. Das ist doch viel zu viel für dich. Ja, habe ich aber geschafft. Stefan. Und wir haben ein schönes Ballspiel gespielt. So ein Spiel, was man am Strand oder im Wasser spielt. Das haben wir auf der Wiese gespielt. Das war Sport. War gut. Stefan, ich schätze, dass du so ein bisschen etwas Persönliches von dir preisgibst, was ja schon keine Selbstverständlichkeit ist. Und das seid ihr auch zugestanden. Aber ich vermisse immer die entscheidenden Details. Also du sagst, Emotionen, du hast 3 Stück Kuchen gegessen. Diese Information interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, welchen Kuchen du gegessen hast. Ja. Der Stefan ist eben der von der sachlichen Fraktion. Also ich kann es ja nochmal erweitern, das war eher so Tortenstücke. Ja. Also noch ein bisschen besser. Ja, da hast du mich schon. Komm, mehr. Eins war Schoko, glaube ich. Glaubst du? Darüber müssen wir noch reden. Das andere war irgendwie Erdbeersahne. Oh, Stefan, warte. Oh. Stefan kommt jetzt mit Gefühlen rein. Und das dritte war auch noch irgendwie so. Irgendwie was so. War das? Stracciatella, irgend sowas. Also so gemischt halt, ne? Was hast du dabei empfunden? René, zieh es jetzt nicht ins Lächerliche. Jetzt wird's zu privat. Okay, dann sind wir sind jetzt ein bisschen schnell unterwegs für Stefan. Stefan, du hast schon echt gute Fortschritte gemacht heute. Das war schon mal, also nicht René, nur, dass du auf dem Stuhl so gesessen Stöne hast spucken, und 3 Stück Kuchen gegessen hast, du hast sogar etwas dabei empfunden. Na klar. Ja, sehr schön. Ich habe das schöne Wetter genossen, das war richtig cool. Den ganzen Tag im T-Shirt. Hast du genossen zu uns gesagt? Wann hat man das zuletzt? Genosse. Ja. Gut genossen. Ich war übrigens beim zweiten Teil meines Zusammenhalt braucht Konfliktfähigkeit. Ah, Teil 2. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wem bist du denn diesmal auf den Sack gegangen? Ich habe diesmal mitgenommen das Thomas-Kielmann-Modell. was wir alle kennen. Geht es um Konfliktlösung. Man stelle sich ein Viereck vor, haben wir in der letzten Folge ja auch schon gemacht. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr das Wertequadrat kennenlernen wollt. Wir haben es einmal durchgespielt in der letzten Folge, also unbedingt nachhören. Genau, aber diesmal hatten wir das Thomas-Kielmann-Modell und zwar ein Viereck aufgeteilt in mit zwei Strichen zu vier Vierecken gemacht. Aha. Also dass man quasi oben links, oben rechts, unten links, unten rechts hat. Keine Details, bitte. Und es geht um Konfliktlösungen und die Konfliktlösungen sind in der oberen Reihe. Entschuldigung, das musste raus, genau. Ich wäre sonst geplatzt. Ja, das machen wir natürlich nur, wenn wir mit Kamera dabei sind. Von daher, genau. Danke, Marc, dass du dich zurückgehalten hast. Genau, in der oberen Reihe sind Nachgeben und Kooperationsbereitschaft. Das sind zwei Lösungsansätze in einem Konflikt. Oder Vermeidung und Durchsetzen. Vermeidung und Durchsetzen. Okay. Ja, das sind zwei, also es sind vier Stück, ne? Nachgeben, oben links, daneben Kooperationsbereitschaft, also eine Win-Win-Situation schaffen, dann unten in der Reihe Vermeidung und das zweite ist Durchsetzen. Und was das eigene Prügel? Bedürfnis liegt immer auf der rechten Seite, das heißt, wir sind eher an einer Lösung interessiert, uns durchzusetzen oder eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und unser Gegenüber ist mehr auf der Y-Achse, also ist mehr interessiert an, in der vertikalen. An der Vermeidung, also dass wir in die Vermeidung gehen oder eben ins Nachgeben. Ja, also im Prinzip Kompromiss. Nee, Quatsch, ich habe es falsch erzählt. Die wollen natürlich, unser Konfliktpartner möchte natürlich, dass wir nachgeben oder Kooperationsbereitschaft zeigen. Und wir wollen natürlich uns durchsetzen oder Kooperationsbereitschaft zeigen. Und wenn wir keinen dieser Lösungsansätze finden, der uns beide trifft, das wäre ja die Win-Win-Situation, die Kooperationsbereitschaft, dann greifen wir zu einem Kompromiss. Und der Kompromiss hat Anteil von allen vier Konfliktlösungsansätzen. Das heißt, ein Kompromiss ist immer ein bisschen vermeiden, ein bisschen durchsetzen, ein bisschen nachgeben oder ein bisschen Kooperationsbereitschaft. Also eines oder mehrere bis zu vier. Ja. Tangiert alle vier, ja. Genau, das heißt, wenn ich nachgebe, dann möchte ich auch, dass ich mich ein bisschen durchsetzen kann. Mhm. Das ist ein guter Kompromiss. Verstanden? Ja. Sehr gut, alles klar, wunderbar. Dann habe ich euch jetzt was beigebracht. Ihr braucht den Kurs nicht besuchen. Das war ja heute mal kurz und knapp. Nee, ganz ehrlich, ich kann es empfehlen. Guckt euch mal, wir haben es in der letzten Folge ausführlich erklärt, wo man so einen kostenlosen Kurse findet. Kann ich wirklich nur empfehlen. War sehr, sehr gut. Mhm. 7 Stunden lang Konfliktlösungen finden. Also mir hat es gut getan. Ihr Pappnasen. Na, warte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also wen das interessiert, in Folge, was haben wir? 161. In der letzten Folge. In Folge 161 in den Shownotes stehen die entsprechenden Infos dazu. Ja, und weil Marc nicht so überzeugt aussieht, haben wir natürlich noch eine andere Sache erlebt. Und zwar die Naturinitiative nimmt Fahrt auf und der erste Termin, oder nee, zwei Termine haben stattgefunden. Das eine war ein Vogelhausbau, ein Nistkastenbau. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das zweite war eine Vogelführung. Eigentlich war ich als Gast da, aber ihr könnt euch vorstellen. Nicht als Vogel? Nee, ich konnte nicht an mich halten, mein ganzes Wissen über der Gruppe zu ergießen. Und ich glaube, so viele Vögel haben einige in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen, wie wir da gesehen haben. Haben sie sich rausgeschmissen? Nee. Niemals. Das ist doch gut, ja. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass dieser Podcast nicht zu einem Naturpodcast wird. Warum müssen wir da aufpassen? Ist das nicht erwünscht seitens der Redaktion? Aber Stefan, du bist doch damit angefangen. Du hast doch im Garten auf einem Stuhl gesessen und drei Stück Kuchen gegessen. Ja, ich habe noch ein bisschen die Ernährung versucht, damit zu beachten. Ja. Ist dir leider nicht geglückt. Nee, ich fürchte auch, ne? Aber du musst unbedingt nochmal recherchieren, ob das, was du da gegessen hast, dieses erste Stück Torte, ob das wirklich was mit Schokolade war, weil ich habe rausgehört, du bist dir da nicht sicher. Doch, doch. Vielleicht gibt es ja Foto- oder Videomaterial, dann kann man es eventuell nochmal nachvollziehen. Genau, von meinem schokobeschmierten Mund. Also Hausaufgabe für dich, Stefan, fürs nächste Mal. Wenn du irgendwas isst, was hier ein wenig mundet und ein Gefühl in dir auslöst, dann mach ein Foto. Wir helfen dir dann dabei zu identifizieren, worum es sich dabei gehandelt hat. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ja, wie es der Zufall so will, in 2 Wochen, also im Podcast-Rhythmus, bin ich wieder dort. Oh, du hast also eine weitere Chance. Auch wieder Torte. Sag mir wann, ich rufe dich an. Ja, sage ich dir. Gut. Also du hast ja gerade gesagt, in 2 Wochen. Richtig. Schön. Gut. Seid ihr ready für Hausaufgaben? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich hasse Hausaufgaben. Ich bin immer froh, dass du die machst, René. Richtig, deswegen habe ich sie gemacht. Aber ihr sollt nicht ganz unbeteiligt sein. Ja. Wir gehen mal von vorne durch. Hausaufgabe Nummer 1. Ich hatte behauptet, dass die BVG im Rahmen eines Streiks vor vielen Jahren mal eine Entschädigung gezahlt hat. Und zwar einen ganzen Monat, ein Monatsticket erlassen hat. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass sie das getan hat, weil ich mich tierisch drüber gefreut habe. Aber ich habe in meiner Recherche keine Anhaltspunkte dazu gefunden. Ich habe lediglich gelesen, dass man seine Monatskarte zurückgeben kann, dann aber nur anteilig Geld erstattet bekommt und das nicht mal für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft, was ich total einen Quatsch finde, weil woher soll ich denn wissen, dass die streiken werden? Hm. Also offenbar muss man seine Karte in dem Moment zurückgeben, wenn man erfährt, dass der Streik kommt. Was ja jetzt wahrscheinlich auch bald wieder der Fall sein wird. Weiß nicht. Haben wir nicht, 500 Euro sind ein bisschen wenig, wenn man 700 haben will. Ich habe gehört, da dieser Forderung wird nochmal Nachdruck verliehen. 10.000 Euro sind gar nicht so viel, wenn man eigentlich 100.000 haben will. Sehr schön. Genau. Und man versteht gar nicht, warum die den Schlichterspruch zustimmen wollen. Also was. Nein, also die aktuelle Situation, René hat es schon gesagt, es gab ja eine Schlichtung und Verdi und die BVG wollen dem Schlichterspruch zustimmen, wollen den annehmen. Allerdings müssen natürlich jetzt noch die Gewerkschaftsmitglieder dem Ganzen zustimmen und dafür ist eine Quote von 25% notwendig. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, okay, dass das funktioniert. Das heißt, kein Streik? Wir werden es in ein paar Wochen sehen. Ja. Gut, also wie gesagt, ich habe keinen Beleg für meine Erinnerung gefunden, wenn ihr da draußen auch mal meiner Meinung seid und vielleicht den Kontoauszug sogar noch findet, wo die Überweisung von der BVG drauf ist, dann sagt gerne Bescheid. Wir brauchen Jahr und Monat. Oder wenn ihr wissen wollt, wie es Wetter wird oder wenn ihr wissen wollt, wie spät es ist oder wenn ihr überhaupt mal jemanden zum Reden braucht. Nein, nicht, wenn sie was wissen wollen, wenn sie was beitragen wollen. Nein, sie sollen sich generell mal melden. So, wir haben so lange von unseren Hörern da draußen also, nichts mehr gehört. Also für euch, nehmt uns einfach eine Blindkopie bei allen euren E-Mails. Ja, wir wissen, wer ist da draußen? Sind wir drei jetzt hier alleine in dieser großen Stadt? Wir sind... Ich weiß gar nicht mehr, wer hier noch zuhört. Ich fühle mich sehr allein mit euch beiden. Wir machen das wie folgt. Einmal durchzählen. Der erste schickt eine E-Mail mit der Nummer 1, der zweite mit der 2 und dann sehen wir, was die letzte Zahl ist. Und fragt euch nicht, wie ihr das machen sollt, da müsst ihr euch mal dann absprechen. Andere kriegen es auch auf die Reihe. Jetzt mal nicht echt so haben hier. Okay, weiter geht's. Werken auf dem Gymnasium. Wir hatten ja zusammen festgestellt, dass Werkunterricht mit Holz- und Metallbearbeitung nicht an Gymnasien gibt, sondern nur auf anderen Oberschulen. Wir haben ja nur noch eine heutzutage. Früher war es die Real-, Gesamt- und Hauptschule. Das war tatsächlich so. Kann ich nochmal bestätigen. Hintergrund ist sehr wahrscheinlich, dass das Gymnasium ja akademisch ausgerichtet ist und aufgrund der Fächeranzahl und der Fächerintensität ist das Fach Werken einfach nicht mit untergebracht, weil der Lehrplan überfrachtet ist. So ergab die Recherche. Und ein anderer Grund ist natürlich auch immer ein Ressourcenthema. Man braucht eine Werkstatt, das entsprechende Personal. Genau. Aber ich denke, der erstere Grund ist der das meiste Gewicht hat. Marc, du bist da anderer Meinung? Ich bin, ja. Ist doch naheliegend. Ja, nee. Wenn ich an die Uni gehe, wozu muss ich ja wissen, warum man einen Hammer in die Hand nimmt? Ja, da geht es schon los. Die akademische Ausrichtung auf den Gymnasien. Ist doch so. Das wird schon warum geht man, sein. Ganz ehrlich, rein theoretisch macht es keinen Sinn, ans Gymnasium zu gehen, wenn man nicht danach studieren will. Ist das so? Es sei denn, man weiß nicht, was man werden will. Also die männliche Fraktion ist ja mal ein bisschen langsamer. Für die ist vielleicht diese zusätzlichen Jahre ganz gut, um sich selber zu finden, die Matchbox-Autos in der Kiste zu verstauen und dann 2 Jahre später zu wissen, wo es hingehen soll. Aber ansonsten macht das keinen Sinn, zum Gymnasium zu besuchen. Das sind zwei Jahre Berufsausbildung verschenkt. In der Zeit kannst du eine Ausbildung machen. Wieso 2? Sind das nicht 3? Oder macht man mittlerweile Abitur nach 12 Jahren? Also ich habe nur 2 Jahre gebraucht für die Ausbildung, wofür Stefan 3 Jahre gebraucht hat. Nein, es geht mir nicht um die Ausbildung, sondern es geht mir die Zeit bis zum Abitur. Das sind 3 Jahre. Nein, das schwankt ja auch immer. Das sind mal bis zur 12. Klasse, mal bis zur 13. Klasse. Aha. Heute kann man es sich sogar aussuchen. Fängt es an zu schwanken, hör auf zu tanken. Ja, gut. Haken dran. Thema beendet. So, dann kurze Korrektur zu unserem Puls-TV-1A-Moderator und Wetterfrosch Andreas Dorfmann. Der ist natürlich nicht tot, ne? Also das hatten wir ja schon in der Sendung geklärt. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast. Wie bitte? Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast, damit er das mitkriegt. Also er ist noch sehr aktiv, er hat auch selber ein Nachrichtenformat, war ich ein bisschen überrascht, weil ich kenne ihn nur als Wettermenschen, aber er ist sehr journalistisch unterwegs, der gute Andreas Dorfmann. Den Andreas, den ich meinte, das ist der Andreas Jüttner und der ist tatsächlich leider wirklich verstorben. Ich glaube, man kennt den aber auch außerhalb von Puls TV 1A überhaupt nicht, von daher... Nee. Gehen wir zu der nächsten Person, die sehr bekannt ist. Wir haben sie heute schon benannt, Harald Juhnke. Es auch ging darum, ob der Harald-Juhnke-Platz jetzt nur temporär oder dauerhaft da sein wird. Wie ist eure Meinung? Und ob es ihn überhaupt gibt. Marc, gibt es ihn denn schon? Ich weiß es nicht. Ja. Die Frage ist, ob wir eine Meinung dazu haben, ob wir das gerne möchten, dass der auf Dauer. Also dann bevor wir uns eine Meinung bilden, sage ich mal was zu der Fläche und zur, wo er sich befindet. Also der ist 515 Quadratmeter groß, der Platz, und befindet sich Kurfürstendamm, Grohlmannstraße, Uhlandstraße. Ja. Finden wir das gut? Es gibt doch schon eine Harald-Juhnke-Straße. Was? Gibt es nicht schon irgendetwas nach Harald-Juhnke benanntes in Berlin? Falls nicht, hielt ich es, glaube ich, für in Ordnung, ihm abseits seiner Eskapaden eben als gestandenen und guten Entertainer tatsächlich da so etwas zu widmen. Fände ich okay, auf Dauer. Ja. Ich überlege, wer sonst noch alles hier, nach wem hier sonst noch was benannt wurde, dann ist Harald Juhnke eigentlich auch in Ordnung. Hat er denn eine repräsentative Funktion für Berlin? Ja, sicher. Na denn, ist doch in Ordnung. Also es ist auch ein... Er steht für Berlin, auf jeden Fall. Eben, auf jeden Fall. So, jetzt dann kurz ein paar rechtliche Details. Also Stefan, der Harald-Juhnke-Platz, der existiert im Moment noch nicht. Hm. Er wurde am 24. Nee, am... Warte. Oh Gott, das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Am 24.03., glaube ich, am 24. März diesen Jahres wurde er von der BVV, der Bezirksverordnetenversammlung, beschlossen. Ein BVV-Beschluss geht dann natürlich erstmal zum Bezirksamt selber, dass die einen Auftrag bekommt. Wir hatten das in einer der letzten Podcast-Folgen, glaube ich, auch detailliert erklärt. Haben wir. Das Bezirksamt bekommt dann den Auftrag, diesen Beschluss durchzuführen. Und der Start des Verfahrens ist am 1. April. Das heißt, das Bezirksamt kümmert sich jetzt gerade, hat also alles in die Wege geleitet. Und jetzt müssen wir noch ein paar gesetzlich vorgeschriebene Schritte abwarten, die 4 bis 6 Monate dauern können. Dazu gehört die Befragung anderer Bezirke? Nicht, dass ein anderer den Platz nimmt. Richtig. Ich habe in Marc sein Gesicht, er hat leider nicht gesagt, ich habe in Marc sein Gesicht ein riesengroßes Warum gesehen. Nein, ja, es ist tatsächlich leider akustisch nicht verstanden, aber muss es nicht wiederholen. Genau, also es ist tatsächlich so, die anderen Stadtbezirke werden befragt, ob das in Ordnung geht mit dem Harald-Juhnke-Platz, falls sie zufällig dieselbe Idee haben. Ja, funktioniert komischerweise nicht bei einer Bahnhofstraße. Und Bahnhofstraße ist so ein generischer Name. Ist auf, ja, aber da kann man sich ja auch ein bisschen absprechen. Also bevor jetzt irgendwie nicht in dem Stadtbezirk eine Bahnhofstraße ist. Weißt du, wie viele Berliner Straßen es in Berlin gibt? Bestimmt mehrere. Vielleicht verbindet man die einfach mal sinnvollerweise. Na gut. Ja, also genau, die Befragung ist notwendig, um Überschneidung zu vermeiden. Außerdem wird das Ganze erst noch im Amtsblatt veröffentlicht. Interessanter Fakt, müsst ihr euch mal angucken, so ein Amtsblatt, stadtbezirksweise, da sind sämtliche Beschlüsse drin. Ich habe es mir noch nicht im Detail durchgelesen, bin nur rübergeflogen. Lohnt sich mal anzugucken, später dazu mehr. Genau, und natürlich gibt es auch eine Widerspruchsfrist und daher dauert es bis zu einem halben Jahr, bis wir den Harald-Junke-Platz dann letztendlich wirklich haben. Im Oktober sollte es dann rein rechnerisch soweit sein. Hm. Was also sprechen? Ich hatte ja in der letzten Folge auch noch darüber berichtet, das war ja um den 1. April, ne, unsere letzte Folge. Und das ist ja ein Geburtstag, der Geburtstag von Harald Junke. Nee, es ist eher der Todestag von ihm. War es der Todestag? Genau. Und, das aber damit nehmen wir es ja offensichtlich nicht so genau mit, wann Leute sterben. Naja, aber dieses tot. Datum wollte man halt als Anlass nehmen, dass es da schon den Platz gab, aber man hat es nicht geschafft. So habe ich es in den Nachrichten. Kann ja nicht funktionieren, wenn Ende März erst beschlossen wird, dass das gemacht wird. Tja, keine Ahnung, da stimmen die Nachrichten nicht, Marc. Es wurde von René die Frage gestellt, irgendwie was denn dafür spräche oder ob es dann Sinn machen würde, da etwas nach Harald Junke zu benennen. Ich würde ganz gerne an euch die Frage stellen, was spräche denn dagegen, etwas nach Harald Junke zu benennen? In meinen Augen nichts. Ich hab nur gefragt, wenn er Berlin repräsentiert, ist alles fein. Okay. Ja. Dann ist es von unserer Seite aus beschlossen. Für uns ja. Also damit ist schon mal die Widerspruchsfrist kann gekürzt werden. Von unserer Seite geht das völlig in Ordnung. Ich würde sagen, ich werde alle notwendigen Stellen darüber informieren. Das wäre der Berlin-Podcast. Dann ist es ab heute eigentlich hier schon der Harald-Junke-Platz. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden ihn in dieser Sendung fortan nur noch den Harald-Junke-Platz nennen. Ja, damit ist er eröffnet. Ich notiere mir das Datum. Also anders gesagt, das ist der 15. April. Die Anwesenden waren Marc, René. Ich bitte noch mal ganz kurz um die Handzeichen. Wer ist für den Harald-Junke-Platz? Ich sehe drei Hände. Wer ist dagegen? Keine Gegenstimmen. Enthaltung? Einstimmig keine. Angenommen. Damit ist einstimmig angenommen. Wir sind beschlussfähig. Weil hervorragend. Ich möchte das als neue feste Rubrik in diese Sendung einführen. Wir haben etwas für Berlin getan. Wunderbar. Genau. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dann kurz anstoßen. Effizienzsteigerung. Ah ja, kurz was trinken. So. Prost, liebe Leute. Prost. Jetzt habe ich passenderweise keinen Alkohol. Gut, das müssen wir nochmal richtig machen und nachholen, aber egal. Ja. Wenn wir schon bei Straßen sind. Machen wir mal ein schönes Glas Sekt auf. Können wir uns kurz noch um die Möhrenstraße kümmern, Stefan? Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wie kannst du ganz kurz vortragen, wie der Name sein soll? Ich habe es für einen Witz gehalten. Die Mohrenstraße? Ja, wie die neue Mohrenstraße heißen soll. Das steht hier in unserem Chatverlauf. Willst du mich veräppeln? Du bist doch der immer so eine News raushaut. Ich hab irgendwann nicht mehr zugehört, weil man es nicht mehr hören kann. Und wir haben ja in Folge, keine Ahnung vor wie vielen Jahren, mal drüber berichtet. Und ja, ist immer noch nichts passiert. Ah, ich gebe zu, es ist von mir gekommen. Hm. Und zwar die Mohrenstraße, ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, soll heißen Sirimavo Radwatte Dias. Bandaraneike-Straße. Ich glaube, es war ein April-Scherz, ne? Okay, gut. Sirimaro Vratvati Dias Bandaran. Ist ja auch viel leichter zu merken, ja, finde ich. Ich habe mich schon auf die Zugansage gefreut. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Eine frühe Ansage. Damit, das werden wir nachreichen, was es damit auf sich hat. Okay. Da drin lese ich neue Hausaufgaben geschaffen. Ja. Nee, ich kann noch eine Ergänzung zu der vorigen Hausaufgabe sagen, für Marc. Der hat ja die Frage gestellt, mit wie vielen Jahren man Abitur machen kann in Berlin. Und da gibt es eine ganz klare Regelung. Ich habe die Frage gestellt, mit wie vielen Jahren man das Abitur machen kann? Bleibt doch mal ganz ruhig. Bleibt doch mal ganz ruhig. Was? Kann ja mal passieren. Ja, was? Wie viele Jahre man in der Schule sein muss, um Abitur zu haben. Und in Berlin ist es so, Abitur am Gymnasium nach 12 Jahren, an allen anderen Schulen nach 13 Jahren. Einspruch. Nö, steht hier so. Moment, du hast gesagt, in Berlin sind nach 12 Jahren, an allen anderen Schulen nach 13 Jahren. Im Gymnasium in Berlin nach 12. Also ich kann nur sagen, anderen Schultypen nach 13. Bei der Einschulung unserer Tochter an einer Oberschule mit Gymnasiumangebot sollten wir jetzt schon in der 5. Klasse entscheiden, ob sie 12 oder 13 Jahre machen wird. Weil das so ein gemischter Typ ist, oder? Gemischt gibt es ja in der Oberschule mit gymnasialer Ausrichtung. Man kann Abitur da machen, so. Ja. Na gut, wir ist ja auch egal. Weil, wie gesagt, das ändert, weil ich weiß, ich habe 13 Jahre gemacht, ohne sitzen bleiben. Ja. Meine Kinder haben teilweise 12 Jahre gemacht. Ja. Ohne überspringen. Also, genau, also das zielt natürlich dann auf die Aussage von René zurück, warum man aufs Gymnasium geht, ne? Du sparst halt ein Jahr. Das darf man unter Umständen nicht vergessen. Warum spart man ein Jahr? Na, weil du nach 12 Jahren sicher das Abitur hast. Nein, es ist nicht sicher, aber du kannst. Wenn es ums Abitur geht. Wenn es ums Abi geht, ja. Ja. Genau. Okay, gibberisch. Habe behauptet, gibberisch sei eine Sprache. Wir sind drauf gekommen über dieses Gibberling, was eine Kommunikationsform, Details in der letzten Folge, eine Kommunikationsform zwischen zwei KI-Agenten war. Ja. Und gibberisch ist zu Deutsch Kauderwelsch. Also das heißt, das ist gar keine wirkliche Sprache, sondern tatsächlich nur die bedeutungslose Aneinanderreihung von Lauten. Also genau im Prinzip sowas. Das, was Stefan erzählt. Das nennen wir Biersprache. Ganz neues Mal. Was? Und das Gibberisch kommt von dem, abgeleitet von dem englischen Verb Jabba. Jabba the Hutt, Star Wars, kennen wir alle. Die Technik-Freaks unter uns kennen vielleicht den Messenger-Dienst Jabba. Das war ein Protokoll, glaube ich, was unter anderem von Google Chat unterstützt wurde. War sowas wie WhatsApp, nur viel, viel früher. Und Jabba wiederum soll kommen von den Schriften eines islamischen Alchemisten namens Jabba ibn Hayyan. Und der soll so undeutlich geschrieben haben, dass man dann eben davon abgeleitet hat, das Verb Jabba, also plappern, undurchsichtig, nicht nachvollziehbar, nicht verständlich. Kauderwelsch reden. Kauderwelsch, genau. Ja. Gut. Und letzte Hausaufgabe für alle, die gerade ein Haus bauen und ein Dach haben. Oh Gott, Marc, so viel. Gut zuhören. Solarzellen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden. Wir wissen, seit Juni 2021 ist das in Berlin nach Solargesetz und Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz festgehalten und Forderungen. Betroffen sind Neubauten, bei denen mindestens 30% der Bruttodachfläche mit Solarzellen gebaut werden müssen. Wir reden von öffentlichen Gebäuden. Und bei Bestandsgebäuden, die müssen bis Ende 2024, das war ja schon, mit mindestens 30% der Bruttodachfläche. Ich dachte, das ist die Nettodach. Warte, ja, mit 30% der Nettodachfläche. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Brutto- und Nettodachfläche ist. Das wäre deine Aufgabe gewesen, ja. Hast die Hausaufgaben unvollständig gelöst. Also netto ist das das Gelbe. Brutto ist mit Schornstein. Ja, wahrscheinlich ist es so, da geht nicht, da ist ja ein Schornstein, da kann nichts draufbauen, ist also nicht nutzbar. Mhm. Ja, okay, wie auch immer. Diese Regel gilt für alle öffentlichen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 50 Quadratmetern. Mhm. Siehste, das habe ich jetzt vergessen. Mal alternativ ist natürlich auch möglich, eine Solarthermieanlage oder eine Fassaden-PV-Anlage zu verbauen. Das wollte ich eigentlich noch recherchieren, was das ist. Aber Solarthermie heißt, du packst da was oben hin und lässt es sich erwärmen, und PV ist Photovoltaik. Aber also ist Photovoltaik und Solar nicht das Gleiche? Nein. Ah, nein? Das ist eine gute Frage. Was ist denn zum Beispiel eine Solardusche? Solardusche heißt ja nicht, dass ich in meinem Garten eine Dusche hinstelle und per Solarenergie wird das Wasser erwärmt. Nein, Solardusche heißt einfach nur, da ist irgendwie ein Kanister, der Wasser enthält, und der wird durch das Sonnenlicht erwärmt und nicht elektrisch. Also könnte auch ein schwarzer Kanister sein. Ja, also ich sehe hier, dass Solaranlage quasi der Oberbegriff ist und Photovoltaikanlage ist quasi eine spezielle Art von Solaranlage. Ja. So könnte man es kategorisieren. Okay. Dann ganz kurz noch die Frage an euch. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Da kann man einen Antrag auf Befreiung stellen. Was könnt ihr euch vorstellen, aus welchen Gründen braucht man eventuell auf seinem öffentlichen Gebäude. Das betrifft uns ja als normale Menschen nicht, aber was könnte zu einer Ausnahmeregelung führen? Ausnahme von was? Dass man keine Solaranlage auf sein Dach bauen muss als öffentliches Gebäude? Naja, Denkmalschutz. Richtig, ja, Denkmalschutz, sehr gut, Marc. Ja, der ist immer der Standard eigentlich. Und deins, Stefan, ist auch nicht so verkehrt. Ja. Naja, und nützt zwar, ja nichts, wenn du nicht wenn, in der Sonne stehst. Ich habe gelesen, wenn das Dach vollständig nach Norden ausgerichtet ist. Aber ich würde mal sagen, wenn dein Haus im Schatten steht, dann braucht man das auch nicht. Und wenn es technisch nicht möglich ist, ne, zum Beispiel aus Gründen der Statik. Und letzter Grund, den wir hier zulassen, wäre unbillige Härte. Ein Rechtsbegriff für es ist nicht zumutbar. Aber wie soll ich denn das da oben hinkriegen? Ja, spielt die Optik auch eine Rolle? Ja, ne, das ist, ich glaube, Unzumutbarkeit oder unbillige Härte ist was man vor Gericht klären muss. Das ist wohl sehr, ich würde mal sagen, mit Interpretation behaftet. Gut, damit habe ich alle meine Hausaufgaben erfüllt. Das war eine ganze Menge. Wir kommen zu den Witzen. Dann würde ich sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Was? Ja. Ja, wir machen eine kleine Pause. Das heißt für euch da draußen, ihr sollt bitte uns liken, ihr sollt uns teilen, ihr sollt uns abonnieren, ihr sollt uns Feedback schicken. Ihr seid gefragt, das ist der Podcast zum Mitmachen. Ein Thema, was ihr hören wollt, schreibt es auf den Zettel, schickt es eurer Oma oder ihr nehmt mit uns Kontakt auf. Und wie das funktioniert, erklärt euch jetzt der Stefan. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, wir sind zurück und genau. Stefan wollte was erzählen. Willkommen zurück zur Stefan-Show. Nö. Stefan-Show. Wie kommt ihr da drauf? Jetzt habt ihr mich überfragt. Wir spielen das in den Outtakes nicht ein. Die Diskussion, diese fünfminütige Diskussion, die wir eben hatten, dass du unbedingt was erzählen willst. Und gut, ich werf was rein und frage euch, ob ihr das kennt. Nee, du musst schon selber. Warte, lass ihn nochmal werfen. Lass ihn werfen. Habt ihr schon mal was von einem Playdate gehört? Von wo? Ein Playdate. Du Nein, denn, kann ich mir aber was drunter vorstellen. Langweilig, nächste Frage. ja, dann sag doch mal, was es ist, Marc. Ein Playdate. Na, ja. Man trifft sich mit jemandem, den man nicht kennt, um mit ihm zusammen zu spielen. Nein, das ist eine Spielekonsole, eine kleine. Nein. Es ist ein ausgedachtes Wort. Aber wer trifft sich denn da? Leute, die Hunde haben. Potenzielle Spielpartner. Leute, die Kinder haben. Ja, es geht Richtung Kinder, genau. Nämlich Kinder treffen sich. Aber nochmal. Das erinnert mich an Leute, die sich einen Hund anschaffen, nur um dann in der Lage zu sein, als Mann zum Beispiel Frauen zu treffen, die dann auch Hunde haben, weil sie sonst nicht in der Lage wären, Frauen zu treffen. Nein, das ist aber in dem Sinne nicht gemeint. Das sind einfach Verabredungen zwischen Kindern, die von den Eltern organisiert werden. Und das ist ein Trend, der schon lange in den USA existiert. Und in Deutschland noch nicht so verbreitet ist. Aber ich habe neulich von einer Freundin, die hatte mir geschrieben, ach, wir sind am Wochenende wieder auf dem Playdate. Da habe ich dann mal nachgefragt. Warum gibt es dafür einen neuen Begriff? Das ist doch schon seit 100 Jahren so, dass man, du hast ein Kind, ich habe ein Kind, lass die Kinder miteinander spielen, dann haben wir unsere Ruhe und können uns auf die Bank setzen und unbemerkt schlafen. Genau. Hat sich also gemeldet. Ja, René, wir kennen das anders. Und zwar kennen wir das, wie heißen denn die Dinger, diese Impfpartys? Impfpartys. Ja, die Eltern treffen sich mit ihren ganzen Kindern, damit die sich gegenseitig mit irgendwelchen Krankheiten anstecken. René. Ja, also ich will nicht wie Wikipedia klingen, aber Playdate ist eine 2022 veröffentlichte Handheld-Spielkonsole des US-amerikanischen Softwareherstellers und Computerspiele-Publishers Panic Incorporated. Die Veröffentlichung des 2019 angekündigten Retro-Handhelds war zunächst für 2020 geplant. Ja, Marc? Ich wollte nur sagen, darüber weiß ich gar nichts. Kenne ich nicht. Musst du dir angucken. Ist so ein super cooles Ding mit so einer Kurbel an der Seite. Voll den Retro-Look. Richtig geil. Playdate. Aber das ist offensichtlich nicht das, was Stefan gemeint hat. Richtig. Ja, Stefan hat doch was cool und was langweiliges gemacht. Das ist cool. Nö, ich glaube, das ist cool für die Kinder. Mann, die spielen im Kindergarten noch schon miteinander. Da muss man die doch am Wochenende nicht auch noch zusätzlich miteinander nerven. Genau, die sollen arbeiten. Ihr habt ja noch zu tun in so einem Haushalt. Letztendlich, René, wenn ich dich besuche, ist das ja auch wie ein Playdate. Quasi. Mhm. Dann sagst du nichts mehr, siehst du? Siehst du? Touché, ne? Okay, damit haben wir ein neues Wort gelernt, Playdate. Wir wissen jetzt, dass es eine Handheld-Konsole ist, die richtig cool ist und die ihr euch unbedingt mal angucken solltet. Okay. Gut, dann komm, Stefan, gib uns ein zweites Thema. Habt ihr denn noch? Erzähl doch mal. Tja, da gibt es so einiges. Ich kann berichten, es war die lange Nacht der Bibliotheken, aber ich war nicht dabei gewesen. Das ist die erste bundesdeutsche. Du wolltest dabei sein. Was? Du wolltest eigentlich dabei sein, ne? Ich wäre gern dabei gewesen, weil es war eine ganze Menge Veranstaltungen von Lesungen, Führungen, Escape Games, Kuscheltierübernachtungen, Gaming, Workshops. Sämtliche Bibliotheken in ganz Deutschland haben mitgemacht. Und damit ihr es nicht verpasst, gucken wir jetzt ganz nochmal schnell mal nach. Die lange Nacht der Bibliotheken. Genau, das ist etwas, was unbedingt auf unsere Liste sollte mit den Sachen, die wir den Leuten ankündigen können. Also, dass man ihnen Bescheid sagen, ach, pass auf, übrigens in 2-3 Wochen oder vor der nächsten Sendung ist das. Über 100 Veranstaltungen am 4. April. Genau. Findet das, das jedes Jahr am 4. April statt? Ich vermute es fast ganz stark. Wenn nicht, könnt ihr auf den Laufenden bleiben unter nachtderbibliotheken.de, komplett zusammengeschrieben. Ja. Da kann man dann auch sein eigenes Bundesland suchen. Genau. Ich habe noch was, Stefan, ein Thema, wo du vielleicht ein bisschen Firma bist. Frau Cutterfield. Frau Cutterfield. Cutterfeld. Ja. Nee, sie heißt Cutterfield. Yvonne Cutterfeld heißt sie. Cutterfeld. Echt, dann habe ich mir das falsch notiert. Ja. Das muss ich kurz das I wegstreichen. Du musst schon deine Idole richtig kennen, René. Okay, auf jeden Fall, sie hatte ja ein Konzert geplant. Hat sie abgesagt. Ja. Weil? Marc, warum hat Yvonne Cutterfeld ihr Konzert abgesagt? Du darfst zweimal raten. Sie hat abgesagt wegen eines Stalkers. Nee. Nein. Ich sag mal so. Das wird sehr lustig, weil ich glaube, es mangelt an Stalkern, aber egal, weiter. Dann hat sie abgesagt aus, also so etwas Offensichtliches wie gesundheitliche Gründe werden es dann nicht gewesen sein. Aber wenn es nichts Gesundheitliches ist, was könnte noch ein Grund dafür sein, dass man, ach so, naja, der einzige andere plausible Grund wäre, das Konzert muss abgesagt werden, weil nicht genug Tickets verkauft wurden. Ja, mangels Nachfrage wurde, diese ich weiß gar nicht, wo das Konzert geplant war. Aber offenbar kriegt sie die O2 World, Uber Arena nicht voll. Oder wo auch immer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Berlin war, was sie abgesagt hat, aber ich glaube, es war in Sachsen gewesen, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, wo. Ja, okay. Aber ich habe da extra ganz viele Karten gekauft. Verstehe ich nicht. Ja, das ist schon ein bisschen herb, ey. Und andere Leute wie Capital Bra müssen Shows absagen, weil sie in Dubai sitzen und ihren Ausweis verloren haben. Wobei ich glaube, dass er den eher versteckt hat, damit er noch 2 Tage länger chillen kann. Marc, bitte. Die Nacht der Bibliotheken habe ich gerade im Archiv auf nachtderbibliotheken.de entdeckt, findet nicht immer am 4. April eines jeden Jahres statt, sondern es ist ein wandernder Termin. Oh, macht keinen Sinn. Ich sehe, dass es mal am 5., also Mitte März, 19. März, 17. März, also eigentlich üblicherweise eher in dieser Richtung. Das heißt, da müsst ihr bitte dann nächstes Jahr selber mal gucken oder am besten ist, ihr schreibt uns eine Nachricht, damit wir das für euch recherchieren und dann in der Sendung. Ihr schreibt uns eine Nachricht, damit wir euch Bescheid sagen und euch daran erinnern. Das ist sehr gut, Marc. Das ist ein altes, bewährtes Konzept. Man hat damals angerufen bei einem Service und hat gesagt, ach, rufen Sie mich doch bitte mal morgen früh um 6.45 Uhr an, damit ich dann auch wirklich aufstehe, weil meinen Wecker höre ich nicht oder er funktioniert nicht so gut. Ich habe aber man kann ja schon mal ankündigen, für Berlin die nächsten langen Nächte. Ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Hörer. Mhm. Es gibt nämlich jeden Monat eine lange Nacht. Was? Ja. Im April gibt es noch die lange Nacht der Weine am 24. Ah, okay. Für mich als Biertrinker ist das nichts. Genau. Im Juni gibt es die lange Nacht der offenen Kirchen. Für mich als an der Stelle möchte ich nochmal auf die Passionskirche hinweisen. Ich weiß nicht, in welcher Podcast-Folge wir das hatten. Da ist ein Lichterspektakel in der Kirche. Also man legt sich auf den Boden der Kirche, auf so einen Sitzsack und guckt an die Decke. Und die ganze Kuppel dieser Kirche ist bestrahlt mit Licht und dann dabei Musik. Mhm. Also richtig, richtig gut. Es heißt Enlightenment in der Passionskirche in Berlin. Heißt das so? Ein 30-minütiges Spektakel. Ein Zehner, ne? Glaube ich. Das steht hier noch nicht. Es ist ein 30-minütiges Spektakel zu ikonischen Melodien aus Vivaldis Vier Jahreszeiten. Naja, also bei mir ist es ein bisschen her, wo ich da gewesen bin. Und ich gucke mal für euch gleich nach. Die Tickets. Wie viel braucht ihr? Dann würde ich gleich mal. Oh, zurzeit gibt es leider keine Tickets. Also ich weiß nicht, ob das eventuell gerade gar nicht stattfindet. Hm. Müsst ihr im Auge behalten, geht auf die Webseite, Stefan verlinkt es. eonariumexperience.com/berlin/enlightenment. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Foto. So geil sah das bei mir nicht aus. Ja, wenn nicht, René, das ist so ein bisschen wie Festival of Lights, nur drinnen. Genau. Und mit mehr Mucke. Ja, auf jeden Fall richtig cool, ja. Das hört sich gut an, genau. Im Juni gibt es dann die lange Nacht der Stadt Natur. Und da geht es um den Artenreichtum in Berlin. Danke der steht für da im Mittelpunkt. Tipp. Ja, das dachte ich mir nämlich, das was für dich ist. 14. bis 15. Juni. Und dann kommt auch noch was für euch, die lange Nacht der Unterwelten. Ui, das klingt auch sehr. Das klingt gut. Am 28. Stefan, jetzt bist du in Form. 28.06. Nee, lange Nacht der Unterwelten. Genau. Gibt es da nähere Informationen schon vor? Beispiel? Da gibt es noch keine Übersicht, glaube ich, wo was ist. Wir können die Seite verlinken, dann kann man sich da mal machen informieren. Wir. Berlin-podcast.de, immer eine Reise wert. Weil die findet auch nur alle 2 Jahre statt, lese ich hier. Ui, da muss man 28.06. haben wir schon gesagt, von 16 bis 0 Uhr. Genau. Na? Und dann haben wir auch noch was Schönes, kennt man auch, die lange Nacht der Wissenschaften. Immer wieder geil. Am 28.06. Das ist auch ja dann genau derselbe Termin wie zur langen Nacht der Unterwelten. Genau. Lange Nacht der Wissenschaften. Ist ja nicht so gut, wenn beides an da, glaube ich, ist auf Naturkundemuseum immer definitiv ein guter Tipp. Die bieten sogar, ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch ist, Touren mit der Taschenlampe durchs dunkle Museum an. Sehr, sehr geil ist. Hab's leider noch nicht gemacht, aber in meiner Fantasie ist es ein Spektakel, was seinesgleichen sucht. So, die restlichen langen Nächte kann ich ja mal kurz vorlesen und ihr sagt, ob das spannend ist. Lange Nacht des Filmfestivals. Lange Nacht der Industrie. Industrie. 10. Wann? Juli. 10.7. 10. Juli. Ja. Dann haben wir noch die Lange Nacht der Museen. Das Standard. Ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Das ne? ist der Klassiker. War das nicht dieses Jahr schon? 30.8. Dann war es noch nicht. Vermutlich. Knapp. Wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr das noch wahrnehmen. So ist es. Lange Nacht der Religion gibt es noch, für Religionsinteressierte. Na, auf keinen Fall. Lange Nacht der Chöre, das werde ich gleich meiner Bekannten schicken, am 20. September. Und René, was für dich? Lange Nacht der Familien. Hä? Warum für mich? Da ist das. Bumsen. Genau. Das müssen wir nutzen. Und was Spannendes, was ich mir auch vorstellen kann, die Lange Nacht der Astronomie. Warte mal, Lange Nacht der Familien, wann? 11.10. Und Lange Nacht der Astronomie am 19. Oktober. Da also, schon dunkel. Das wird Planetarium sein, auch sehr zu empfehlen. Mhm. Nicht aus meiner Fantasie, sondern aus meiner Erfahrung. Ja. Und, man glaubt es nicht, ne? Es gibt noch eine lange Nacht der Printmedien. Mhm. Ja. Dunkles Papier oder was? Und das hier ist was für Marc, die lange Nacht der Hotelbars. Was? Ja, was ist alles gut? Und dann haben wir die lange Nacht der durchgeknallt, Stefan. Aber heute ist ja ein neuer Tiefpunkt. Jetzt habe ich übrigens gesehen, wie sich die Kamera tatsächlich den Bildausschnitt verändert hat. Ja, wenn Stefan so ein bisschen zur Seite geht, dann bewegt sich das Mikrofon. Die KI lebt. Warum macht das meine nicht? Tja, wer billig kauft, kauft doppelt, René. Ja, so ist es schon. Na? Ja, sehr gut. Eine Menge lange Nächte. Lange Nacht der Hotelbars für Marc. Das ist eine Unverschämtheit. Musst du durch. Offenbar, ja. Hab ja sonst weiter keinen, der mit mir einen Podcast macht, ihr Penner. Wir können wir machen das wieder. Ich habe eine Idee. Wir machen zukünftig so, dass wir so ein Fenster haben, in dem du deinen Podcast machen kannst. Das heißt, Stefan und ich machen eine Stunde oder eine halbe Stunde. Immer, und dann sagen wir so, und jetzt das Podcast-Fenster von Marc und dann kannst du deinen eigenen Podcast machen und dann geht es wieder mit uns weiter. Der offene Podcast. Das klingt ja nach einer völlig beschissenen Idee. Wieso? Fernsehen? Kennst du nicht? Machen, Fernsehen nicht? Ist auch so gewesen, Regionalfenster. Ja, interessiert mich nicht. Ja, dann habe ich was dich interessieren wird. Und zwar, ich hatte neulich was sehr Nachhaltiges. Geht es wieder um Hotelbars? Ja, so ungefähr. Es hat mit Trinken zu tun. Und zwar gibt es in der Zahnmedizin oder Zahntechnik oder keine Ahnung, wie auch immer, gibt es ein Gerät für die Prophylaxe, keine Ahnung, kennen wir nicht mit aus. Stefan kennt sie da sogar ein bisschen besser aus, glaube ich. Was Zähne angeht, ist René nicht so bewandert. Genau. Für meine zwei Zähne bräuchte ich viel Pflege. den putze ich jeden eine Minute. Auf jeden Fall. Die drei Grabsteine. Ist es so, dieses Pulver, was in dieser Prophylaxemaschine, frag mich nicht, benötigt wird, ist in einer Metallflasche. Aha. Und jetzt wird es nämlich interessant. Kurz zum Namen, wer es nachschauen will, Airflow Plus Prophylaxis Powder heißt das. Produkte, Stefan kennt es offenbar. Und das Geile ist, diese Flasche hat ein Badge drauf und da steht, ich bin auch eine Waterbottle. Wenn du nämlich das ganze Pulver aus dieser Metallflasche raus hast, dann kannst du den Produktaufkleber um diese Flasche entfernen und hast eine Wassertrinkflasche, wie man sie im Laden kaufen kann, aus Metall. Der Verschluss ist dann oben auch mit so einem Ring, ne, den man so aufklappen kann, um seine Flasche irgendwo festzumachen. Also finde ich super nachhaltig und total weit gedacht, dass diese Flasche dann nicht einfach nur in Müll kommt, sondern direkt so vorbereitet ist, dass sie als Trinkflasche genommen werden kann. Mhm. Ja, gute Idee. Daumen hoch. Weiter so. Genau. Weiter so. Mehr davon. Da fällt mir ein, dass ich neulich für meine Zahnreinigung erst 125 Euro losgeworden bin. Und dann beim nächsten Mal, Stefan, fragst du, ob du nicht die Airflow Plus Prophylaxeflasche behalten darfst. Ja. So ist die das. Flasche kostet übrigens, wenn man sie gefüllt kauft, 83 Euro. Das wäre das Schnäppchen. Man kriegt sie auch für 100 Euro. Deswegen fragt einfach mal mit Zahnarzt nach, ob er so eine Airflow Puderflasche hat. Ich würde gern wissen, habt ihr in letzter Zeit irgendwas Spannendes im Fernsehen oder im Kino gesehen? Ja, Black Mirror ist gestartet auf Netflix. Na, Black Mirror ist eine uralte Geschichte. Du meinst eine neue Staffel, nehme ich an. Ja, meine ich, die neue Staffel ist gestartet, ja. How to Sell Drugs Online? Fast. How to Sell Drugs Online Fast. Neue auch Staffel, okay, ja. Gibt es irgendwas darunter, was du auch empfehlen würdest? Black Mirror auf jeden Fall. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Fand ich gut. Ist wie immer die Zukunft sehr gut dargestellt, wie sie sein könnte. Die erste Folge fand ich schon wirklich sehr, sehr überzeugend. Genau. The Race auf YouTube. The Race, das Rennen? Genau. Wer rennt? Vier oder fünf Leute versuchen, von Paris in die Türkei zu kommen, ohne einen Cent in der Tasche. Wie? Wer zuerst ankommt, hat gewonnen. Krass. Also das ist wieder so ein Action-Format, irgendwie so ein... Ja, Action. Wie nennt man das? Sind da wird wahnsinnig viel dabei? Geprügelt, weil es müssen wahnsinnig viele Leute überfallen werden, um an Geld zu kommen, um damit dann Zug- und Flugzeugtickets zu bezahlen. Das ist eine sehr brutale Geschichte. Nein, sie dürfen nicht mit dem Flugzeug fliegen. Sie dürfen wirklich nur, und sie dürfen nur eine Ländergrenze in 24 Stunden überschreiten. Mhm. Nee, also, spannend und gut, finde ich ganz cool. Sind es Laien-Schauspieler oder naja, Bekannte? Ja, das ist diese neue Bubble, die sich ja gebildet hat, die YouTube-Bubble. Das heißt, es sind Influencer. Naja, ich würde sagen. Es sind YouTube-Stars. Nee, ich kannte. Ich kenne gar keinen von denen, glaube ich. Dann aber sind es YouTube-Stars. Ist auch nicht schlimm. Also, weil es sind, ich sag mal so, diese YouTuber von heute verhalten sich anders als die Z-Promis von damals. Die Z-Promis haben immer gedacht, sie sind voll die Megastars und die YouTuber die wissen sind eher ganz normale Leute, die zufälligerweise Videos drehen. Ja. Hast du denn was, Marc, was du empfehlen kannst? Ich habe mal etwas wiedergesehen. Und zwar kennt ihr vielleicht eine Science-Fiction-Serie, die leider, glaube ich, nur aus 7 Folgen besteht, namens Firefly. Mit Nathan Fillion, Jewel Staty und noch 2-3 andere, ja, Alec Baldwin etc. spielt da mit. Aus dieser Serie ist irgendwie nichts geworden, die ist nach nur 7 Folgen irgendwie abgesetzt worden. Aber die hat eine wahnsinnig treue Fan-Gemeinde, wir haben vor Jahren, glaube ich, schon mal darüber berichtet. Und zum Abschluss gebracht wurde das Ganze mit einem Kinofilm namens Serenity. Vielleicht habt ihr den mal gesehen. Den habe ich mir wieder mal angeguckt und musste feststellen, hey, ist eigentlich ganz gut gealtert. Also hat mir nach wie vor viel Freude gemacht. Wo sieht man das? Serenity habe ich gesehen. Ah, das musste ich mir, glaube ich, extra auch kaufen auf Amazon Prime. Ich glaube, das läuft gerade nirgendwo frei. Nee, sagt mir nichts. Ja, auch nicht. Und dann gab es einen neuen Film, den habe ich bei Netflix gesehen, und zwar Electric State. Da geht es darum, die Menschen haben Roboter gebaut. Die Roboter haben aber dann eben nicht nur Intelligenz, sondern eben auch Gefühle entwickelt. Und die finden es nicht gut, wie sie von den Menschen behandelt wurden. Und dann gab es irgendwie einen Krieg zwischen den Robotern und den Menschen. Und die Roboter haben aber verloren und die wohnen jetzt quasi in einer Exklave, ja, also die haben so ihr eigenes Territorium von 5000 Kilometern oder so Quadratkilometern und sind da quasi drin eingepfercht. Und außerhalb gibt es dann einfach keine Roboter. Stattdessen gibt es irgendwie so eine Maschine, die man sich auf den Kopf setzt und dann kann man quasi mit seinen Gedanken, kann man dann so einen Roboter eben steuern. Ja, also der Roboter hat selber keine Intelligenz, sondern deine eigenen Gedanken werden eben auf das Gerät übertragen und dann kannst du eben das aufsetzen, aber bist dann eben, als wenn du so ein Videospiel spielst und dann so ein Ego-Shooter oder so musst du dir das vorstellen. Ja, und da ist eben eine junge Frau, ein Mädchen, die hat irgendwie ihren Bruder verloren, aber dann kommt aus irgendeiner Richtung kommt dann eben so ein Roboter und der sagt, dass er eben ihr Bruder ist. Also er kann nicht richtig sprechen etc., aber sie stellt dann eben fest, oh, das ist irgendwie das Gehirn von meinem Bruder steckt da irgendwie drin und daraus entwickelt sich irgendwie eine Geschichte. Und dann gibt es auch ein bisschen Action und das habe ich neulich geguckt und es war schönes Popcorn-Kino. Nichts wirklich Besonderes. Ja, da hätte man durchaus mehr draus machen können. Waren ein paar tolle Ideen bei. Electric State auf Netflix. Eure Meinung würde mich auch interessieren, so ihr denn eine hättet. Ich habe es nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber es hört sich an wie eine Folge Black Mirror. Ich ja auch. Ich finde es ja so Zukunftsszenarien immer sehr spannend. Ja. Ich habe ein Buch in die Richtung gelesen, Lifehack, in dem eine KI, die eigentlich für die Steuerung der Haustechnik zuständig ist, Jalousien, Kühlschrank prüfen und so, plötzlich in einen humanoiden Roboter überspringt, der es zu dieser Zeit schon gibt. Da sind wir ja auch nicht mehr weit von entfernt. Und dann versucht, das Leben eines Mädchens zu übernehmen, weil es das Leben von dem Mädchen so toll findet. Hm. Ja. Fand ich eine spannende Geschichte, auch so Black Mirror-mäßig. Könnte schon fast morgen so soweit sein. Gibt es irgendwas, wo ihr denkt, was jetzt dieses Jahr noch passieren wird, was wir heute nicht absehen können, dass es passiert? Irgendwelche ungewöhnlichen Fortschritte, so wie 2023 plötzlich ChatGPT am Horizont erschien? Nein. Also ihr wollt noch nichts ankündigen? Nein. Weiß doch mehr. Ja, wir können in einer Sendung auch nicht so viel machen. Also Haradunke Platz 2 jetzt schon. Wir können leider noch eine traurige Nachricht irgendwie in die Welt schicken. Also die Leute daran erinnern, dass zwei Leute gestorben sind. Wobei ich jetzt gerade auf den einen nicht komme. Soll ich schnell googeln, ob es stimmt, bevor du es bekannt gibst? Nein. Also ich weiß, Val Kilmer ist gestorben. US-amerikanischer Schauspieler, bekannt aus Top Gun zum Beispiel oder Top Secret oder The Doors. War ein ganz toller Schauspieler, so ein richtiger Nice Guy, ein gut aussehender. Und den hat es leider dahin gerafft. Wie vielen Jahren? Der ist noch nicht so alt geworden, vielleicht 60. Ich kann es dir genau sagen. Also, es ist eine Rechenaufgabe. Er ist 1959 geboren. Rechenaufgabe. Das und witzigerweise am 1. April, also witzigerweise, er ist am 1. April gestorben. Dieses Jahr. Dann ist er geworden 60, ja. Confirmed. Das ist wirklich nicht viel. Nee. Woran ist er denn gestorben? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, es war eine Krebserkrankung. Warte, ich sag's dir. Er war krank. Ja, macht meistens Sinn. Bei Hollywood-Schauspielern. Man vermutet Kehlkopfkrebs. Wer noch gestorben ist. War das nicht so ein älterer, so ein bekanntes Pärchen, so Schauspielerpärchen? Das. Warte mal. Bist du jetzt noch bei Kilmer oder bist du schon du bist bei den Nächsten. Du meinst hier Gene Hackman und seine Frau. Ja, genau. Der ist ja auch neulich gestorben, ne? Also übrigens, er ist an einer Lungenentzündung gestorben. So, Punkt, aus, Ende. Der Val Kilmer. Oder hast du jemand anders gemeint nochmal? So, und wer ist der Zweite jetzt? Sorry, wir sind gerade asynchron unterwegs. Fällt mir gerade leider nicht ein, wenn er noch gestorben ist. Hausaufgabe. Ja, aber Gene Hackman war auch, das ist schon wieder ein paar Tage her. Da war es ja so ein bisschen seltsam irgendwie, woran sind die denn nun tatsächlich irgendwie gestorben? Meinst du die Sängerin von Rosenstolz? Die hatten wir auch schon. Ja, letzten Folge schon beerdigt. Schuldnerparater Peter Zwegert ist auch gestorben. Gene Hackman ist im Februar gestorben. Ja. 6 Wochen her. Aber er ist deutlich älter geworden. Er ist nämlich nach meinen Rechnungen 105 geworden. Na gut, das muss jetzt nichts heißen. Nein, er ist 90 geworden. Eieiei. Er ist 95 geworden. 95. Das ist ein schönes Alter, Warte, dann muss ich jetzt mal kurz nachrechnen. Der ist 1930 geboren. Nee, das kann man ja wohl einfach rechnen, oder? Sag ich doch, 95, ne? Wenn er in diesem Jahr schon Geburtstag hatte. So, bevor wir jetzt darüber reden, dass die Gefahr durch Zecken immer größer wird, würde ich sagen, wir machen hier den Sack mal so langsam zu. Wir haben ja noch was im Programmpunkt. Mensch. Ja, wir haben noch eine Auszeichnung. Ihr seid doch so, wann ist euer nächster Urlaub? Wann startet ihr wieder vom Berliner Flughafen? Bevor ich irgendwas sage, möchte ich erstmal meine Auszeichnung haben. Im November. Was, deine Auszeichnung? Ja, habt ihr vielleicht gelesen. Der BER hat den Titel World's Most Improved Airport bekommen. Improved? Oh. Ja. Was heißt denn Improved? Improved heißt doch verbessert. Rückwirkend. Richtig. Diese Ehrung für das Jahr 1995. Nee. Wird jedes Jahr verliehen und hat die Auszeichnung bekommen, weil er innerhalb des letzten Jahres im Vergleich zum Vorjahr die größten Fortschritte gemacht hat. Ja, er ist jetzt nicht mehr ganz so beschissen. Was war das für eine die haben viel gemacht. Ne? Die Röhrenmonitore, die damals zur Eröffnung eingebaut waren schon, die wurden jetzt ersetzt durch Flachbildschirme. Genau. Das ist so, als wenn jemand irgendwie eine Straße kriegt, eine Auszeichnung dafür, dass jetzt irgendwie nur noch die Hälfte der Ampeln irgendwie kaputt ist. Marc, was soll das denn? Straße, Fahrrad. In Berlin, Tempelhof Schöneberg, wurde am Priesterweg das Kopfsteinpflaster abgefräst. Das erste Projekt in Berlin, in dem ein Holperpflaster zum Fahrradweg umgerüstet wird. Aha. Solltest du ausprobieren. Okay. Also du kannst da am besten drüber berichten, ob das funktioniert oder nicht. Also die Idee war eben, diese Optik beizubehalten, aber trotzdem den Fahrradfahrern ein angenehmes Gefühl zu vermitteln. Aber jetzt nicht ganz verstanden. Also die haben das Kopfsteinpflaster weggemacht oder was? Nee, nein, sie haben es abgefräst. Damit es so ein bisschen glatter ist, aber quasi immer noch so mit der Schleifmaschine rüber. Genau. Genau. Okay. Priesterweg, unbedingt ausprobieren. Tempelhof Schöneberg. Will do. Hm. Wenn es dich mal nach Tempelhof Schöneberg verschlägt. Ich hoffe bald. Da bin ich ja gespannt. Ideen muss man haben, sage ich. Gut. Mal. Stefan, war zum Flughafen jetzt noch irgendwas? Nö. Alles gesagt. Gut. Sind wir auch dafür, dass der Flughafen zum Most Improved Flughafen in the World genannt wird? Es tut mir sehr leid, ich kann diesen Antrag nicht unterstützen. Meine Fraktion. Okay, warte, wir stimmen kurz ab. Wer ist dafür? Okay, 0 Stimmen. Wer ist dagegen? 2 Stimmen. Wer enthält sich? 1 Enthaltung. Ja, damit wir sind beschlussfähig. Das muss leider rückgängig gemacht werden. Ja, okay. Klären wir. Man muss, glaube ich, zu seiner Verteidigung sagen, das sind eines der ersten Ferien jetzt, die Osterferien, wo man keine Schlagzeilen gelesen hat, der BR ist überfordert. Ja, Meldeverbot. Ja. Nachrichtensperre. Genau. Ist nicht rausgegangen, die Meldung. Okay. Eieieiei. Dann, wir haben keine Witzsperre heute. Gott sei Dank. Wie gewohnt, immer zur selben Zeit. Ihr guckt auf die Uhr und seht, es ist soweit ein Witzbattle in Folge 162. Witzbattle. Runde 1. Zwei Holländer besteigen ein Flugzeug nach London. Einer nimmt den Fensterplatz, der andere setzt sich neben ihn auf den mittleren Platz. Kurz vor dem Start setzt sich noch ein Deutscher auf den Platz am Gang. Das Flugzeug startet. Irgendwann zieht der Deutsche seine Schuhe aus, wackelt mit seinen Zehen, macht sich's gemütlich. Als der Holländer auf dem Fensterplatz sagt, entschuldigen Sie, Sie müssen mal bitte aufstehen, Ich möchte mir eine Cola holen. Bleiben Sie ruhig sitzen, sagt der Deutsche. Ich sitze ja hier am Gang, ich hole Ihnen die Cola. Alles klar, okay. Gesagt, getan. Kaum ist der Deutsche aufgestanden, nimmt einer der Holländer einen seiner stehengelassenen Schuhe und spuckt hinein. Als der mit der Cola zurückkehrt, sagt der andere Holländer, oh, das sieht aber gut aus, jetzt hätte ich auch gerne eine. Und wieder erklärt sich der Deutsche bereit, sie zu holen. Als er weg ist, nehmen sie auch den anderen Schuh und spucken auch dort ordentlich hinein. Als der Deutsche zurückkommt, lehnen sich alle zurück und genießen den Flug. Als das Flugzeug nun endlich zur Landung ansetzt, zieht der Deutsche nun wieder seine Schuhe an und bemerkt natürlich sofort, was passiert ist. Er guckt die beiden fragend an und sagt, warum nur? Wie lange wird das noch so weitergehen, dieser Kampf zwischen unseren Nationen? Dieser Hass, diese Animositäten, dieses in die Schuhe spucken und in die Cola pissen. Wie lange? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Einer der besten Witze der letzten Jahre. Da kann ich jetzt gar nicht mithalten. Deswegen, ich gehe es ruhig an. Dann mach schnell, René. Wer anderen eine Grube gräbt, muss diese ab 1,20 Meter Tiefe nach DIN 4124 böschen oder verbauen. Der Garten. Da kam der Deutsche durch. Ja. Hey, schön geböscht. Mann. Wisst ihr, was 10 Meter lang ist und 32 Zähne hat? Der Ausflugsbus vom Seniorenheim natürlich. Ja. Ja, das ja. Thema Zähne kommt heute nicht so. Runde 2. Ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher. Die sitzen zusammen, unterhalten sich ganz angeregt. Und irgendwann sagt der Franzose also, unsere Sprache ist wirklich schon ganz schön komisch. Überlegt mal, wir schreiben UNE und sagen dazu aber UN. Da sagt der Engländer, das ist bei uns dann noch ein bisschen komischer. Wir schreiben O-N-I und sagen dann ONE. Da sagt der Deutsche, also bei uns ist das eigentlich am besten. Wir schreiben, wie bitte, was haben Sie gesagt? und sagen, hä? Mhm. Okay. Gut, ich mache übrigens aktuell 2 Diäten. Von einer wird man ja nicht satt. Wahre Worte, wahre Worte. Na? Zeit ist echt relativ. Ich brauche immer 10 Minuten, um in die Kneipe zu kommen. Und dann 2 Tage, 7 Stunden, um wieder zurückzufinden. So. Der Personalchef zum Bewerber, also stellen Sie gerne ein, Sie fangen dann am Montag an, bei uns wird nach Leistung bezahlt. Moment, sagt der Bewerber, davon kann ich aber nicht leben. Oder im ersten Jahr gibt es 1.000, im zweiten 2.000. Oh ja, dann komme ich nächstes Jahr nochmal wieder. Genau. Gut. Mein Witz, wo schaut der Elektriker nach, wenn er sehen will, wo die Kabel verlegt sind? In seinem Vokabelheft. Ah. Vokabel. Vokabel, genau. Wisst ihr, wie sich Menschen mit Tinnitus begrüßen? Mit einem High Five. Ich habe übrigens Tinnitus in Augen, ne? Ich sehe nur Pfeifen. So, so. Ah ja, du siehst dich ja auch, stimmt, ja, ja. Wichtiges Detail, René. So, gut. Kommen wir zum Ende oder habt ihr noch Zeit? Na komm, einen hast du noch. Oder welchen nehmen wir denn jetzt? Nimm. Bonusrunde. Den finde ich doof, den finde ich eigentlich auch doof. Den langen oder den kurzen? Lang. Ja, der René, der alte Kenner. Das ist ein neuer Azubi. Der hat gerade in der Firma angefangen. Der steht ein paar Minuten völlig ratlos vor dem Reißwolf. Und dann kommt der Chef vorbei und sagt, naja, sind ja neu hier. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, wie funktioniert denn das Ding hier? Naja, es ist im Prinzip ganz einfach. Gucken Sie hier, da nehmen Sie das Bündel Papier, was Sie jetzt in der Hand haben, und stecken es einfach hier in die Maschine. Oh, das ist nett, sagt der Azubi erleichtert. Vielen Dank. Und wo kommen jetzt die Kopien raus? Also, wir haben noch einen Tipp für euch. Wenn du 40 bist und du willst jünger aussehen, weißt du, was du machen musst? Du musst sagen, du bist 50. Tada! So macht René das immer. Ja. Stefan, hast du auch noch einen? Ja. Wisst ihr, wie man die Spannung in einem Gespräch aufrecht erhält? Warte, ich muss meinen Stift rausholen, warte. Jetzt. Ja. Erzähle ich euch in der nächsten Folge. Sehr gut. Marc, hast du noch einen allerletzten? Ja, na sicher. Na los. Solange mein Chef so tut, als würde er mich ordentlich bezahlen, werde ich so tun, als würde ich ordentlich arbeiten. Das schicken wir direkt an deinen Arbeitgeber. Selbstverständlich. Aber wo schicken? Ich habe neulich Computerzubehör bestellt. Jetzt warte ich auf die Sendung mit der Maus. Ja, ich glaube, besser wird es nie wohl. Gut. Fürchte ich. Deswegen war es das Witzbattle an dieser Stelle. Und Top. Damit war es auch für die Sendung. Ich habe noch einen Spruch. Ich habe noch einen Abschlussspruch. So, und zwar, mein Spruch des Tages, ja. Handle nicht für Applaus. Dankeschön. Gut. Sehr gerne. Taxi! Gut, Marc ist schon weg. René, ja. Nö. Ich habe mir erst mal ein Taxi gerufen. Ich muss euch ja noch eine schöne Restwoche nur Taxi rufen, jetzt auch nicht eingestiegen. Achso. Ja. Ja, dann muss ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. So ist es. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Ja, das war Folge 162 gerufen. Wir hören und sehen uns. Und ich bin übrigens 65. Bis dann. Tschüss. Sieht aus wie 40, René. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Wie habe ich denn früher überprüft, ob mein Pegel stimmt, wenn ich ihn gar nicht sehe? Die Polizei überprüft. Polizei, So, Stefan, bereitet bitte die Uhr vor. Mhm. Ich bereite derweil René vor. Ja, Hauptsache, ihr versteht, was ich sage. Was hat er gesagt? Und zwar wollte ich dir sagen, es ist Folge 162 an einem wundervollen 15. April 2022. Ja, also ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich vorbereiten muss. Das kriege ich wohl mittlerweile auf die Reihe. Das wäre mir neu, weil das versemmelst du regelmäßig. Das ist ja nicht schlimm. Mein Gott, wir haben alle unsere Defizite. Wir haben alle unsere Mankos. So, seid ihr soweit, Mädels? Also warte mal, ich gucke mal nochmal sicherheitshalber. Man kann ja nie oft genug gucken. Ja. Ah, ja. Jetzt geht's los, Leute. Achtung. Warte. René war schneller. Reaktion schneller. Warum? Ja, weil du schneller da warst. Ach, ist das hier ein Wettbewerb? Das ist ein Wettbewerb, genau. Habe ich vorher nicht gesagt. Hallo? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Stumpfel. Okay. Alles klar. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Eieieiei. Teaser. Spontan. Also damit ist die Folge super. Drei Stück Kuchen im Kasten. Drei Stück? Ja, das ist doch gut. Kann man hervorragender Titel. Ich schreib's auf. 21.34 Uhr, das ist ja mal eine Leistung. Es war mir ein Fest. Nicht vergessen, wir stoppen jetzt unsere Aufnahme. Achso, müssen wir auch noch machen. Stimmt, sonst läuft das durch. Mhm. Sonst ist ja noch drauf, wie ich meinen Schlafanzug anziehe und Zähne putze. Ja, so, dann stoppen wir jetzt und... Ja.